Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Was ist los? Kommen die oder wollen die quatschen noch drüben? Jetzt ist das. Letztens, soviel ich mich erinnern kann, haben wir den Punkt, also oder Eigenschaft von Ahli Sunnah wal Jama'ah erwähnt. Al-Jam'u bayna at-tawassu'i fi dunya wa zuhdi biha. Al-Jam'u bayna at-tawassu'i fi dunya wa zuhdi biha. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Bescheidenheit, Sucht auf der einen Seite und Dunya. Okay? Die haben eine Verbindung zwischen Dunya und Bescheidenheit. Es ist nicht so wie einige irregegangenen Sekten. Sie sagen, Allah, von dieser Dunya nehmen wir gar nichts und wir rühren nicht den Finger für diese Dunya. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wer macht das? Das machen extreme Sufis. Ja? Sie sagen, Allah, Darawish, wir rühren uns nicht mit dem Finger, wir verlassen uns auf Allah. Wenn wir irgendwas machen würden, dann wäre das das Gegenteil von Tawakkul, von sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Was ist also Gegensätze? Dass du arbeitest und dass du dich auf Allah verlässt, diese zwei Sachen dürfen nicht sein. Ja? Wenn du arbeitest, dann bedeutet das, du verlässt dich nicht auf Allah. Aber das ist Blödsinn, das ist Extremismus. Ja? Ahli Sunnah wal Jama'ah machen ein Verbindung zwischen Dunya und zwischen Bescheidenheit. Wenn wir uns die Sahaba, die Dhanullahi anschauen, Sahaba, wie Abu Bakr, oder Umar, oder Uthman, oder Abdurrahman bin Auf, oder Khalid ibn Walid, und so weiter und so weiter. Waren diese Leute bescheiden? Ja? Bescheiden, Zahidin. Waren die Zuhad? Was ist eigentlich Bescheidenheit, Sucht? Ja? Ja, was ist Sucht? Wenn ich sage, der Mann ist bescheiden, wie würdest du mir das erklären, bescheiden? Ja. Echt? Na, nicht prahlen. Ja. Man glaubt mit dem, was man hat. Nein, das nennt man Al-Qana'a. Zufriedenheit mit dem, was man hat. Auch wenn es Qalil ist. Auch wenn du wenig hast, du bist zufrieden. Ja. Das nennt man Al-Qana'a. Was anderes? Bescheiden. Okay, was bedeutet bescheiden, Barakallahu fik? Du bist was, aber du zeigst es nicht in der Öffentlichkeit. Mm. Du weißt, wie man sich benimmt, halt, dass man sich nicht von anderen abhängt. Okay, das ist eine Sache. Bescheidenheit ist Gegenteil von Reichtum, oder? Nein. Also nicht. Bescheidenheit ist Gegenteil von Arroganz. Man hat keine großen Ansprüche. Ich gebe ein Beispiel. Das geht auch. Man hat keine großen Ansprüche. Man hat etwas, man hat Qualitäten, aber man versteckt sie. Man zeigt sie nicht. Man hat viel Wissen, aber man gibt nicht damit an, man prahlt nicht damit. Bescheidenheit im Wissen. Das ist Bescheidenheit im Ilm. Okay? Es gibt auch Bescheidenheit im Reden. Ja? Er will nicht viel reden, ja, sondern er redet nur so viel es nötig ist. Ja, und Bescheidenheit in der Dunya, im Vermögen ist, dass diese Welt, dass sie in deiner Hand ist, ja, und nicht in deinem Herzen. Und dieses Geld, was du hast, du gibst es aus, du zerstörst es. Ja, nach welchen Regeln? Nach Regeln des Korans und der Sunna. Ja. Die Sahaba waren reich, aber sie waren gleichzeitig bescheiden. Sie waren nicht Leute, die verschwenderisch waren. Ja. Weil Verschwender sind Brüder von in den Mubadhirin, Kanu, Ikhwane, Shayatin. Die Mubadhirin, verschwenderisch sind, das sind Brüder von Shayatin. Die Sahaba, Ahli Sunnah wal Jama'ah sind so. Wenn du Geld hast, ja, dann hast du Geld, was willst du machen? Ja? Aber du gibst es aus, wie Sabilillah, du zahlst deine Zekah, du zahlst deine Sadaqat. Ja? Mit diesem Geld unterstützt du Din. Weil dieses Geld bedeutet ja absolut gar nichts. Wer hat es dir gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du es dir verdient? Nein, du hast es dir nicht verdient. Wenn jemand kommt und sagt, dieses Geld, das habe ich mir selber verdient mit meinem Blut und mit meinem Schweiß und mit meinem... Wie ist dieser Mann? Dieses Geld habe ich mir verdient, weil ich Ilm habe, weil ich... Dieser Mann ist nicht bescheiden. Ja? Ganz im Gegenteil, der Mann hat überhaupt keine Achide, er hat überhaupt keinen Glauben, subhanallah. Okay? Eine Seite, die Zuhad, wir haben sie vorhin erwähnt, die extremen Sufis. Was machen sie? Sie setzen sich in die Moschee und sagen, Halas, wir tun nichts. Wir verlassen uns auf Allah. Ja? Aber das Verlassen auf Allah ohne Asbab, ohne Ursachen, ist Schwachsinn und hat mit Koran und Sunna nichts zu tun. Schwachsinn. Das ist nicht normal. Okay? Sie werden kommen und sagen, okay, Omar radiallahu anhu sagt, würdet ihr euch auf Allah richtig verlassen, werdet ihr wie diese kleinen Vögel. Die fliegen raus aus dem Nest mit einem leeren Magen und kommen wieder zurück mit einem vollen Magen. Okay? Aber dieser Vogel, ist er im Nest sitzen geblieben? Nein, er ist rausgeflogen. Und dann kam er zurück mit einem vollen Magen. Ja? Ein paar Leute sind zum Imam Shafi. Und Shafi hat gelebt in der Zeit, wo der Sufismus begonnen hat, ja, sich zu verbreiten. Und sie sagten zu Imam Shafi, in unserer Moschee gibt es Leute, sie sagen, wir tun gar nichts. Wir sind nur in der Moschee, Allah wird uns versorgen. Ja? Sagt Imam Shafi, subhanallah. Okay, wenn sie die Hand ausstrecken und jemand gibt ihnen eine Münze in die Hand, dann soll er nichts mehr machen. Diese Münze wird schon selber in seinen Mund reinspringen. Er soll nicht für diese Münze ergehen und kauft und verlass dich auf Allah. Nein, streck nicht einmal die Hand aus. Aber er tut was. Er streckt die Hand aus. Ja? Und Hand ausstrecken ist haram. Man darf nicht betteln. Ja? Außer in dem Fall, dass jemand also du bist in einer lebensbedrohlichen Situation. Ansonsten ist Betteln haram. Auf der anderen Seite sind es die Atheisten, Kommunisten und so weiter und so weiter. Kuffar. Ja? Sie verlassen sich auf Allah überhaupt nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das nächste Thema der nächste Punkt. Darüber reden wir. Haben wir voriges Mal geredet. Die Sahaba, Abdurrahman bin Auf, war einer der reichsten Sahaba. Khalid ibn Walid war einer der reichsten Sahaba. Khalid ibn Walid hat nie gearbeitet als Maurer oder Koch oder Spengler oder Mechaniker oder nein, Khatan. Khalid ibn Walid war Mujahid fi Sabilillah. Hat den Vermögen der Kuffar weggenommen. Aywa. Halas, hat den Kuffar ihr Vermögen weggenommen. Wenn sie nicht den Islam annehmen wollen, dann werden sie Jizya zahlen. Wenn sie nicht Jizya zahlen, dann werden sie bekämpft mit dem Schwert und dann gehört uns alles, was sie gehabt haben. Und das ist Hukm des Islams und der allen Mazahib, Mazhab al-Hanafi und Mazhab al-Maliki und Mazhab al-Shafi'i und Mazhab al-Hanbali. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen den islamischen Gelehrten. Schaut euch den Osman radiallahu anhu, er war ein Händler. Er war einer der reichsten Leute. Er hat ganze Kafil, eine ganze Karawane. Er hat sie nach Syrien geschickt. Und hat sein Vermögen verdoppelt. Als sie zurückkam aus Syrien, hat er sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt als Ausrüstung für die Armee. Was ist das, dieses Geld? Von wo hast du es? Hast du es dir verdient, weil du etwas Besonderes bist? Nein. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala versorgt, wen er möchte. Bi ghayri hisab. Ohne Hisab. Allah will, dass du reich bist, dann wirst du reich, ohne einen Finger zu rühren. Allah will, dass du arm bist. Wallahi, geh, arbeite jeden Tag. 10 Stunden. Am Wochenende Überstunden. Du wirst immer ein armes Würstchen sein und bleiben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich für Fakir bei sich aufgeschrieben hat, der Baraka Ta'ala. Ein Fakir, ein Miskin. Du kannst arbeiten, so viel du willst. Ja? Verstehst du, Baraka Lofikum? Allah ist der Einzige, der selbst entscheidet, wer reich ist und wer arm ist. Aber ein Muslim, Baraka Lofikum, muss die Esbab, die Ursachen, das, was an dir liegt, das du machst, mach es. Ja? Zum Beispiel, es gibt keine Arbeit, du hast kein Geld, du sagst, halas inshallah ta'ala, ich suche Arbeit. Du gehst raus, du findest keine Arbeit. Ja? Aber das, was du machen konntest, ja, hast du gemacht. Du bist rausgegangen, hast geguckt, hast geschaut, es gab keine Arbeit. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in deiner Kraft steht, was in deiner Macht steht. Du kannst ja auch nicht sagen, ja Allah, ich verlasse mich auf Allah, ich werde 10 Söhne haben. Du wirst 10 Söhne haben und verlässt dich auf Allah? Mann, du hast nicht einmal eine Frau. Du hast keine Frau. Wie kann man erwarten Söhne, wenn man keine Frau hat? Na, das geht nicht. Man muss ja, den menschlichen, den Verstand, den gesunden Verstand einschalten, den Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Du willst Kinder? Der erste Schritt, du musst heiraten. Ja? Wenn du heiratest und wenn du das machst, was an dir liegt, dass du es machst, ja, dann verlässt du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Sahabi kommt und sagt, ja, also er will in die Moschee und lässt sein Kamel vor der Moschee. Er hat es nicht zugebunden. Der Prophet sagt, willst du es nicht zubinden? Er sagt, ich verlasse mich auf Allah. Der Prophet sagt zu ihm, binde es zu und dann verlass dich auf Allah. Du bindest dein Kamel und dann verlässt du dich auf Allah. Ja, das Kamel reißt den Seil ab oder irgendwer schneidet es ab oder was weiß ich, was auch immer. Ja, du hast getan, was du tun konntest, um dein Kamel zu behalten, zu beschützen, dein Vermögen. Ja, deswegen binde es zu, dann verlasse dich auf Allah. Schließ dein Auto ab und dann verlass dich auf Allah. Wenn aber irgendein Dieb kommt und es stiehlt und alles, halas, du hast getan das, was du tun konntest. Aber wenn du es lässt und es wird gestohlen, dann bist du selber schuld. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja? Dann bist du selber schuld. Ahl Sunnah wal Jama'ah, das Besondere an Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, dass sie präzise sind in jeder Sache, subhanallah. Präzise im Hadith. Wenn du einen Alim findest, der nicht Hadith kennt oder sich nicht mit Hadith auseinandersetzt, er kann kein Alim sein. Und er kann nicht in großen Fragen mitreden. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie werden auch deswegen genannt, wegen dem Hadith, Allahu Akbar. Ja? Wegen, weil sie so präzise sind. Ja? Inshallah, da habt ihr diesen Punkt. Ein Muslim, ein Sunni, ein Muslim kann reich sein, ja? Aber er darf diesen Reichtum darf er nicht anbeten. Ja? Halas, muss bescheiden sein. Kaufen kann er nur das, was er braucht. Was er nicht braucht, warum soll er es ausgeben? Ja? Auf der anderen Seite, wenn jemand kommt und sagt, nein, Ahl Sunnah wal Jama'ah oder Muslime dürfen nicht arbeiten oder die dürfen kein Geld verdienen oder er muss sich komplett auf Allah verlassen und sowas, das haben die Sahaba nicht gemacht. Sahaba haben so etwas nicht gemacht. Ja? Ihr kennt es, Abdurrahman bin Auf, als er nach Medina gekommen ist, als sie Hijra gemacht haben, was hat der Prophet, einer der Sahaba sagt zu ihm, hör zu, ich habe 2 Frauen. Ja? Eine werde ich Talak geben, eine, die dir gefällt. Du guckst dir beide an. Die dir mehr gefällt, ich gebe ihr Talak und du heiratest sie. Und mein Vermögen, was ich habe, du nimmst die Hälfte. Er sagt, nein, möge Allah dir Bereke geben in dem, was du hast. Sag mir nur, wo ist Zug? Wo ist der Markt? Ja? Nur das will ich, sonst nichts. Ich kann schon selber arbeiten, Allahu Akbar. Nun soll ich von jemandem etwas nehmen, wenn ich selber etwas tun kann. Versteht ihr das? So waren die Sahaba. Das, was sie aber gehabt haben, wenn es sich um Allah gehandelt hat oder um Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat es ihnen nicht leid getan, es auszugeben. Ja, was ist los? Ja? Es tut dir leid, dass du jetzt dein Geld gibst für irgendeinen Blödsinn. Ja? Es tut dir schon leid für Blödsinn. Oder die Kuffar nehmen dir, la'anahumullah, nehmen dir für Strafen oder irgendwas. Es tut dir leid. Aber fi sabilillah tut es dir nicht leid, sondern du freust dich. Ja? Und wenn jemand kommt und sagt, Shabab, es gibt einen Khair, Geld, yalla, Geld her, Bismillah, Moschee wird geöffnet, Koran, für Dschihad, für dies, für das, da freust du dich darüber. Bist nicht, du sagst, nein, für fi sabilillah freust du dich. Ja? Allahu musta'an. Das habt ihr verstanden, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber Handy hat mir ich hab's vergessen. Nicht so wichtig, Chaudra. Kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt beim 16. Punkt, inshallah ta'ala. Es gibt ca. 80 Punkte, also inshallah ta'ala wird euch nichts entgehen. 80 Punkte, Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Jeder von uns nennt sich Ahl Sunnah. Was Ahl Sunnah? Wenn du diese Eigenschaften nicht hast, dann bist du nicht von Ahl Sunnah. Dann bist du von Ahl Bid'ah. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja, wir müssen wirklich den Tatsachen in die Augen blicken. Nicht, dass wir sagen, ja, ich bin Mashallah, ich bin dies oder das. Die Rafida, die Schia, sie sagen, wir sind Muslime. Ja, die Iraner und die Iraker, die irakischen Schia oder die libanesischen Schia, Hisbullah zum Beispiel oder, ja, oder die syrischen Schia, die Aleviten. Ja, was sagen sie über sich? Die werden Gläubige, die waren Mu'minin, die werden. Es gibt keine Akfar und Nas fil Alam als diese Kefere. Es gibt keine größeren Kuffar als die. Ja? Schiiten sind größere Kuffar als Juden. Wallahi ladim. Größere Feinde von Islam als Juden. Hisbullah und Hisbullah nennen wir sie. Hisbullah. Kennt ihr Allat? Allat wal Uzza, wal Manat, wal Hubal. Diese Gottheiten. Diese falschen Götzen in Mekka. Deswegen sagen wir nicht Hisbullah, Allahs Partei. Sondern wir nennen sie Hisbullah. Die Partei von diesen Götzen Lat. Aywa. Allahumustan. Sie nennen sie. Die Sufis, die extremen Sufis, zum Beispiel die in Somalia, sie nennen sich Ahli Sunnah wal Jama'a offiziell. Beten Gräber an, beten Tote, rufen Tote in ihren Gebeten und nennen sich Ahli Sunnah. Ja? Deswegen, Barakallahu Fikum, also wir sprechen jetzt hier am liebsten von uns, Barakallahu Fikum, damit wir selbst wissen, wer sind Ahli Sunnah wal Jama'a, dass wir Ahli Sunnah wal Jama'a sind, mit Allah subhanahu wa ta'ala erlauben. Dass wir Ahli Sunnah wal Jama'a werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe eine Frage, und zwar, sind jetzt alle Sufis so, wie Sie gesagt haben, oder? In unserer Zeit ja. Jemand wird kommen und sagen, die Sufis in unserer Zeit, es gibt verschiedene Gruppierungen. Ja? Wenn wir sagen Sufis in unserer Zeit, dann sind es, wenn nicht 90%, ja, sind die meisten Sufis in unserer Zeit Naqshbandis oder schlimmer als Naqshbandis. Entweder sind sie Naqshbandis oder schlimmer als die. Ja? Die türkischen Sufis, die tschetschenischen Sufis sind Naqshbandis, ihre Wurzeln sind Naqshbandis. Ja? Die pakistanischen, über die wollen wir gar nicht reden. Ja? Die afghanischen Sufis, ja? Dann die arabischen Sufis, dann die Sufis der Tariqa, der Refa'iyya oder die Qadianiyya im Irak. Ja? Okay, die Qadianiyya gibt es überall und die Refa'iyya und so weiter und so weiter. Ja? Die eine ist schlimmer als die andere. Aywa. Und die haben aber eine Sache gemeinsam. Alle diese sufischen Sekten in unserer Zeit. Ja? Sie nehmen tote Menschen als Vermittler zwischen sich und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Sufis machen das in unserer Zeit. Alle Sufis wenden sich an ihre Schuyuch. Mein Sheikh, mein Ustaz, mein Lehrer, mein Hazreti Fulan oder Hazreti Madri'e. Sie wenden sich an die. Ja? Und dann sagen sie, es ist nicht verboten, dass du sagst, Ja, Rasulullah. In den pakistanischen Moscheen, was sieht man an den Wänden? Das steht. Ja? Auch hier, Subhanallah, in Wien. Nicht nur damals in Deutschland, als wir waren. Ja, Allah, ja, Rasulullah. Ja, bedeutet, oh, ein Ruf. Rufzeichen, du rufst. Oh, Allah, oh, Rasulullah. Du rufst Rasulullah. Warum? Ja, wir sagen, ja, Rasulullah, Shefa, ja, Rasulullah. Oh Allah, wir bitten dich, mach Shefa für uns. Entscheidet Rasulullah, s.a.w. Ja, für wen er Fürsprache macht, oder Allah, subhanahu wa ta'ala. Wer entscheidet, für wen Rasul, s.a.w. Fürsprache machen darf? Allah einzig und alleine. Ja? Allah einzig und alleine. Die Sufis sagen, ja, Rasulullah, mach für uns Shefa. Sie verlangen etwas von ihm. Und verlangen, was ist das? Ad-Dua. Und Dua gebührt nur jemanden, einen einzigen Tabaraka wa ta'ala. Wen darfst du Dua machen, dass du etwas von ihm verlangst? Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Wer etwas verlangt von jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, in den Sachen, die ihm nur Allah geben kann, ist ein Mushrik. Wer das nicht versteht, ist kein Muslim. Ha? Koran beschreibt das ganz präzise. Und wer nicht Koran lesen will, werden ihm die Vorträge auch nicht nützen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und Wallahi lazim, thumma Wallahi lazim, sage ich euch eine Sache. Wenn ich nicht wüsste, dass es unter denen, die mir zuhören in meinen Vorträgen, wenn ich nicht wüsste, dass es Leute gibt, die besser werden als ich, inshallah, würde ich niemals Vorträge machen. Aber ich bin überzeugt, dass es unter denen, die mir zuhören, hier und woanders in der Welt, Ja? Nur weil ich überzeugt bin, dass es Leute gibt, die besser sind als ich und sie werden besser als ich durch die Vorträge. Nur das ist der Grund, dass ich Vorträge mache. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, Leute, die meine Vorträge hören, dass sie besser sind als ich. Walillahi alhamd. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ich sage im wahrsten Sinne des Wortes, besser als ich. Ja? Wenn sie in diesem Moment nicht so viel Koran können oder Arabisch können oder Hadith oder Aqida oder was weiß ich, diese ganzen Mutun im Ilm, dann ist ihr Beginn auf diesem Weg von Talib al-Ilm, vom Wissen suchen, islamisches Wissen, ihr Beginn ist besser als mein Beginn damals. Sie haben einen besseren Start als ich. Ja? Und dieser bessere Start ist Beweis für einen besseren Ziel. Für einen besseren Resultat, Barakallahu fikum. Ja? Wenn wir jetzt laufen gehen, ja? Und ich bin am Start besser und schneller, das ist inshallah ein guter Beweis, dass ich auch Erster ankommen werde an dem Ziel. Und solche Brüder gibt es, Alhamdulillah. Ja? Solche Brüder gibt es. Es gibt Leute, als ich damals begonnen habe, in dem Alter, in dem ich halt damals war, als ich begonnen habe, islamisches Wissen zu erlernen mit Allah, Gnade einzig und alleine, nicht aus, weil ich etwas Besonderes bin, nur Allahs Gnade. Ohne diese Gnade wäre ich ein Kafir. Ohne diese Gnade wäre jeder ein Kafir. Die Menschen können nichts von Allah subhanahu wa ta'ala für selbstverständlich verlangen oder erwarten. Dass sie sagen, es ist selbstverständlich, dass ich jetzt ein Muslim bin. Es ist selbst, gar nicht sich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala ist dir gegenüber nichts verpflichtet. Nur eine Sache. Verpflichtet sich Allah subhanahu wa ta'ala dir gegenüber. Was ist diese Pflicht Allahs und einem Mu'min gegenüber? Wenn du keinen Schirk machst, der Barak wa ta'ala, und nur ihn anbetest, einzig und alleine, wird Allah dich nicht bestrafen. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und das, was du sagst, Adil, sowieso. Allah ist Adil, gerecht, subhanahu wa ta'ala. Ja? Wie gesagt, als ich damals begonnen habe, Leute, die ich selber sehe mit meinen Augen, die jetzt begonnen haben, durch diese ganzen Vorträge, sie lernen Koran, mashallah. Sie lernen Ahadithe, mashallah. Sie verstehen Verständnis, mashallah, dass damals, Allahumustan, war vielleicht bekannt in den arabischen Ländern, aber nicht hier in Europa. Aber diese Dawa hat sich in den letzten 10 Jahren, in den letzten 15 Jahren so sehr verbreitet in Europa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Und keiner wird sie stoppen. Und nicht nur in Europa, wir reden von Europa. Diese Dawa gab es in den arabischen Ländern immer. Wie ist es möglich, dass dieser Bashar al-Assad und sein Vater Hafiz al-Assad jahrelang das muslimische Volk unterdrücken in Syrien? Und dann von heute auf morgen ist Syrien voller Mujahideen und kämpfen fi sabilillah, dass Allahs Wort das Höhere ist und das Wort der Kuffar ganz tief unten im Dreck ist. Inshallah tabarik wa ta'ala. Wie ist es möglich? Es ist möglich. Die Muslime haben die Aqida im Herzen bewahren. Walillahil hamd. Aber hier in Europa hatten sie überhaupt nicht diese Aqida. Außer einzelne Personen. Aber die Aqida der Ahli Sunnah verbreitet sich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, immer mehr und mehr. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Und auf diesem Weg wird man Opfer geben müssen, in seinem Vermögen, in seinem Leben, in seiner Zeit und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, wenn ich nicht, die Leute kommen und sagen, ja, das verstehe ich noch immer nicht. Das verstehe ich noch immer nicht. Jahre später, das verstehe ich noch immer nicht. Dann ist seine Haare weg und Bart ist wieder weg. Ich sage, das ist das beste Beweis, dass du es nie verstanden hast. Geht nicht, es geht überhaupt nicht nach vorne. Warum geht es nicht nach vorne bei dir? Warum? Wo ist das Problem? Sind die Vorträge Problem? Das Gleiche wirst du auch von anderen hören. Oder suchst du etwas anderes? Suchst du Ruhas vielleicht? Erleichterungen? Allahs Religion ist leicht, so wie sie ist. Ja? Allahs Religion ist leicht, so wie sie ist. Wenn jemand sie erleichtern will, dann tut er sie verfälschen. Ja? Wenn jemand etwas hervorbringt oder sagt, ja, so ist es im Islam ohne Beweise, dann ist das, was macht man mit solchen Worten? Wenn ein Alim oder ein Dai oder ein Sheikh oder ein Hodja kommt und sagt, ja, so machen wir das, ohne Beweise, was machen wir mit seiner Aussage? Wir schmeißen sie in Müll. Egal welcher Hodja es ist, egal welcher Alim es ist, egal welcher Mufti, Wenn er etwas kommt und sagt, ja, das ist so und so, gleich in Subal. Halas. Ja. Allahumma stan. Nächster Punkt. Bei diesem Punkt werden wir nicht viel also reden, inshallah, weil dieser Punkt ist euch allgemein bekannt. Ja? Die Taten sind aufgebaut auf dem. Die Ibadat. Ibadah. Was ist Ibadah? Ah, präziser, barakallahu fikum. Gottesdienstliche Handlungen. Weiter. Jede Tat, die Allah SWT liebt und zufrieden damit ist. Egal, ob es sich um eine Aussage oder Handlung. Körperliche Handlung handelt. Ja? Jede Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist. Egal, ob es sich um eine Aussage handelt oder eine Tat mit den Körpern. Ja? Halas, Dhikr, Aussage mit dem körperliche Handlung, zum Beispiel wie? Salah, Wudu, Hajj, Jihad, Fisabilillah, Zekah, und so weiter und so weiter. Auch Herz. Okay. Alle diese guten Taten sind auf was aufgebaut? Einer, der sich zu Ahli Sunnah wal Jamaah bekennt. Wieso tut er diese guten Taten? Wieso verrichtest du diese Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat? Wieso befolgst du den Propheten sallallahu alaihi wa sallam so präzise? Du schneidest dir zum Beispiel die Nägel, du erlaubst ja nicht, dass über 40 Tage vergehen. Das wäre schon dann eine Sünde. Ja, zum Beispiel. Du kürzt dir den Schnauzer. Ja? Du kürzt dir den Schnurrbart. Alles? Du kürzt dir den Schnurrbart. Du lässt dir den Bart wachsen. Warum machst du das? Lala, auf was ist aufgebaut? Die guten Taten sind aufgebaut auf drei Sachen. Liebe, Hoffnung und Angst. Aywa. Ahli Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung. Liebe, Hoffnung und Angst. Und keine dieser Sachen fehlt. Ja? Du betest nicht Allah nur, weil du ihn liebst. Ich bete, weil ich Allah liebe. Betest du nicht auch, weil du Angst hast vor Allah? Nein, ich bete nur aus Liebe. Dann bist du ein Christ. Christ. Ja? Oder du sagst, ich bete Allah nur an aus Angst. Wallah, ich habe Angst vor Jahannam. Aber liebst du nicht Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ist gnädig. Ja, wenn du deine Gebete richtig machst und ihn darum bittest, dass er dir verzeiht, er wird dir verzeihen. Er sagt, nein, ich will überhaupt keine Belohnung. Ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hauptsache Allah bestraft mich. Er hat eine Meinung über Allah. Er hat so sehr Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Man muss Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Weil, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Angst? Ja, ihr Ladina amanu taqullaha haqqa tuqati. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala mit richtiger Furcht. Haqqa tuqatihi. Huwa. Fürchte ihn subhanahu wa ta'ala so, wie er es verdient. Vor einem Kafir hast du solche Angst, du kannst nicht schlafen. Subhanallah, du hast keinen Iman in deinem Herzen. Und vor Allah subhanahu wa ta'ala hast du keine Angst. Was haben die Sahaba gemacht, subhanallah? Wie groß war ihre Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Aber es war nicht nur Angst, sondern es war Angst verbunden auch mit Liebe. Ja? Zwei Sachen. Die dritte Sache erwähnen wir jetzt noch. Die Khawarij, die beten Allah nur aus Angst. Alle ihre Taten sind nur aus Angst. Da gibt es keine Liebe, da gibt es keine Hoffnung. Sie können nicht sagen, Allah ist Rahim, er wird mir verzeihen. Nein. Nur Angst. Das hat dazu geführt, dass sie eine schlechte Meinung über Allah haben, subhanahu wa ta'ala. So als Allah, als ob Allah subhanahu wa ta'ala ein Ungerechter wäre, der bestraft, der. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht mehr, als er bestraft. Er bestraft zwar, innahu shadidul iqab, er bestraft schmerzhaft, gewaltige Strafe. Ja? Aber huwa ghafur rahim, er ist gnädig und er liebt es zu verzeihen, tabarak wa ta'ala. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Und da steht auf dem Thron Gottes, tabarak wa ta'ala. Ja? Meine Gnade hat meine Strenge, meinen Zorn übertroffen. Ja? Angst und Liebe. Und die dritte Sache noch dazu ist Hoffnung. Du hast Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala. Ich hoffe, dass Allah mir verzeiht. Ich hoffe, dass Allah meine Taten annimmt. Ohne, wenn man diese drei Taten nicht hat, diese drei Sachen nicht hat, das sind Taten des Herzens. Wenn Taten des Herzens, innerlich, im Herzen hast du Liebe zu Allah und Hoffnung in Allah und Angst vor ihm, Azza wa Jal. Alles, was du tust, tust du aufgebaut auf diesen drei Sachen. Wenn du nur aufs Liebe, Liebe, oh Liebe, ich liebe, nur Liebe. Wo ich sagst du Allah? Sag zu einem Kafir, hast du keine Angst vor Allah? Warum sollte ich Angst vor Allah haben? Warum sollte ich Angst vor Gott haben? Gott ist Liebe. Na, dann werden wir sehen, ja Kafir, was Yomul Qiyamah mit dir passieren wird. Wenn die Malaika dich schnappen an deine Haare, und dich schnappen an deine Beine, und du wirst ins Jahannam mit deinem Gesicht geworfen. Zuerst landet dein Gesicht. Dein Gesicht, das du mit Creme, Mashallah, dass du so glatt rasiert hast und mit Nivea. Als erstes landet dein Gesicht in Jahannam. Dann werden wir sehen, deine Liebe, verlogener Kafir. Und die aus Angst, nur Angst, das sind Khawarij, die sind jetzt eine Geschichte für sich selbst. Und Reja, Hoffnung, wenn nur Reja da ist, nur Hoffnung, dann wird man zu einer Murjia. Inshallah, Allah wird verzeihen. Allah ist Allah Kerim. Allah wird verzeihen. Inshallah, Allah wird. Wieso betest du nicht? Wieso betest du nicht? Weißt du nicht, dass der Prophet s.a.w. sagt? Bein al-Mar'i wa kufrihi wa shirkihi tarku salah. Zwischen einem Mann und zwischen Kufr und Schirk ist das Gebet, dass er das Gebet aufgibt. Weißt du das nicht? Allah Kerim, inshallah. Triffst du ihn irgendwo auf der Straße? Bist du Muslim? Ich sage, ja, ich bin Türke, ich bin Araber, ich bin Bosnier, ich bin was weiß ich was. Du kommst jetzt gerade aus einer Disco und du stinkst nach Alkohol und nach Zigaretten und nach Haschisch und was weiß ich was. Oder du schleppst noch mit dir irgendeine Ziege. Hast du keine Angst vor Allah? Allah, Kerim, Allah wird mir. Na, Allah, so wird das nicht gehen. Allah wird dir nicht verzeihen. Allah wird dir nicht verzeihen. Wann wird Allah verzeihen? Wenn man tabe wa amene wa amila amalan salihan. Wer Taube macht und glaubt, Iman hat in Allah und in seinen Propheten und in Yawm al-Qiyamah und in Malaika. Wenn du sagst, Iman, Amentu, man amene, wer glaubt, was ist Iman? Oder die Erkennung Iman, dass man sagt, er glaubt. An was muss er glauben? Amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Min Allah ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Allah Kerim, Allah wird mir schon, Allah wird dir nicht verzeihen. Allah erklärt das ganz präzise im Koran. Man tabe, wer Taube macht, Reue zeigt, richtige Taube. Töbe. Wa amene, und glaubt, richtig glaubt, richtiger Glaube, nicht irgendein Glaube, was du dir selbst oder irgendwer hat dir irgendeinen Blödsinn eingeredet. Ein Glaube von Sahaba, die ersten Generationen, das ist Glaube. Die späteren Generationen ist nicht Glaube, es ist Bid'ah. Wa amile amelen salihan, und gute Taten macht, Gutes tut. So einen wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen und so einen wird Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Aber derjenige, der glaubt, er darf Allahs Gesetze mit den Füßen treten, Allah ist gnädig, Allah wird, nein, wird er nicht, der Baraka ta'ala. Koran ist nicht dazu da, dass man ihn mit Fuß tretet, la hawla wa la quwwata illa, und du tretest ihn. Allah hat ihn dir offenbart und du verlässt dich darauf, dass du Araber bist oder Türke oder Bosnier oder was weiß ich was. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wie gesagt, inshallah ta'ala, wer mehr will, über diese Khauf, Raja und Hub, er soll inshallah ta'ala auf die Durus, die wir früher gemacht haben, zurückgreifen. Nächster Punkt. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Rahma, Walin, Washidda und Ghilza. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Gnade und Zärtlichkeit auf einer Seite und Strenge und Härte auf der anderen Seite. Was bedeutet das, Barakallahu fikum? Kann man sagen, Ahli Sunnah wal Jama'ah, die sind gnädig, Mashallah, Muslime sind so gnädig und so zart und so. Und das war's? Muslime sind gnädig und zart und verzeihen und Rahma und Mashallah und Marhama und das war's. Halas, Punkt. Das ist eine Sache. Die Muslime in unserer Zeit, haben, die sich zum Islam bekennen, die rufen nur zu dieser Sache auf. Ein Muslim muss Gnade haben und Hikma und Mashallah und freundlich sein und Mashallah und nur das. Dazu offiziell, die offiziellen Hodjas in allen Moscheen und die islamischen Gemeinschaften rufen dazu auf, dass du wie sein sollst. Mashallah, freundlich und gnädig und zärtlich zu jedem. Zu jedem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Das benutzen sie als Beweis. Allah sagt über den Propheten, wir haben dich als Gnade zu allen Menschen, zu allen Welten geschickt. Zu allen Geschöpfen. Ahl Sunnah wal Jama'ah macht eine Verbindung zwischen Gnade und Zärtlichkeit auf einer Seite und auf der anderen Seite Strenge. Strenge und Härte. Ja? Weil, wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime? Sie sind nur gnädig, mashallah, la wallah. Allah sagt, ashiddau ala al-kuffar. Zu den Kuffar sind sie shadid, streng. Ruhama'u beinehum, aber unter sich sind sie gnädig. So gehört es sich zu erklären. So muss das erklärt werden. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala den Dschihad vorgeschrieben? Wieso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er macht Tawaf um Kaaba und die Mushrikien beleidigen die ganze Zeit? Ja? Und man sieht an seinem Gesicht, dass ihm das schwerfällt, was sie über ihn sagen. Abu Jahl war dabei und Safwan ibn Umayyah und diese Kuffar von Mekka. Der Prophet, wie nennt man das? Aywa. Als er genug gehabt hat, alayhi salatu wassalam. Rasulullah, der gleiche, über den Allah sagt, Rahmatan lil Alamin. Er dreht sich um zu ihm und sagt, Ya Mashar al-Quraysh. Innama ji'tukum bidhabh, o ihr Quraysh, ich bin euch gekommen mit Schlachten. Und plötzlich eine ganz andere Geschichte. Oh, ja, Abu Qasim, das war ein Spitzname vom Propheten. Ja, Abu Qasim, du bist nicht so. Wir wussten nicht, dass du so bist. Weil der Prophet hat nie geblufft. Sein Spitzname in Mekka war Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Ja? Sadiqul Amin, wenn er etwas sagt, dann ist es so. Das ist nicht irgendein Gerede wie von einem Politiker aus unserer Zeit. Ja? Ein Politiker, er redet Mist, er redet Lügen, dass sich die Balken biegen, wie man sagt. Lügner, jeder von ihnen, Wallahi, ohne Istisna. Und in jedem muslimischen Land, ich sage absichtlich nicht islamische, weil islamische gibt es nicht, außer eventuell Mali und Afghanistan teilweise. Aber inshallah ta'ala. Ja? Mali ist ein islamisches Land. Und der Dschihad in Mali ist ein richtiges Dschihad nach allen islamischen Gelehrten, nach allen Mazahib. Ja? Sie haben einen Herrscher, sie haben eine Armee, sie haben Kräfte, sie haben ihre Grenzen. Und die Kuffar sind gekommen und haben sie noch angegriffen. Ja? Das ist ein gesegneter Dschihad und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Muslimen in Mali hilft. Mit seinen Malaika und mit Jibril, mit Mikael und mit allen Kräften, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen gegen den Kafir, den verfluchten Kafir, la'anahumullah. Ahl Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Zärtlichkeit auf der einen Seite und Rahme und auf der anderen Seite Strenge und Härte. Zum Beispiel ein Kafir ist Jahil, hat keine Ahnung vom Islam. Den behandelst du mit Rahme und Zärtlichkeit, weil er kennt sich nicht aus. Er hat keine Ahnung, er kennt nicht einmal seine eigene Religion. Was bist du, Christ? Jalla, erzähl mir etwas von Christentum. Erzähl mir ein bisschen über die ganzen Kapitel in der Bibel. Evangelium so, Evangelium dies. Okay, ja. Er wird dir eventuell sagen, wir haben einen geistlichen, den heiligen Sohn so. Einen heiligen habt ihr? Haben sie, tagtäglich kommen nur Heilige dazu. Der heilige Fulan oder der heilige dies oder der heilige das. Allah Mustan. Er kennt sich mit seiner eigenen Religion nicht aus. Er hat keine Ahnung. Mit ihm wirst du Sabr haben müssen. Weil Allah sagt, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Wir haben nie ein Volk oder niemanden haben wir bestraft, bevor wir ihnen einen Rasul, einen wahren, einen Propheten geschickt haben, dass er ihnen das beibringt. Er kennt sich null aus. Mit ihm wirst du Sabr haben und Gnade und ihm das auf die beste Art und Weise erklären. Aber wenn es sich um einen Kafir handelt, der die Grenzen überschritten hat, ja, der den Islam bekämpft, aus allen möglichen Kanonen, beschießt den Islam. Was willst du mit ihm Gnade haben? Für den gibt es keine Gnade. Nur Schidda, nur Strenge und Härte. Ja, und deswegen hat Allah den Dschihad, den heiligen Dschihad, befohlen, Azza wa Jal. Schidda oder Al-Kuffar, sie sind streng gegenüber den Kuffar. Aber unter sind sich, sind sie eh? Rahma. Ja? Wie geht die andere Eier? Ja, ayyuhalladhina amanu man yurtad minkum an dini fasawfa la yubikam. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuna adilatin al-mu'min azatin al-kafirin yujahiduna fi sabilillah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Adilatin al-mu'minin. Gegenüber den Mu'minin. Allah beschreibt die Muslime im Koran. Er sagt, ja, ihr Ladina, Amen. Und wenn ihr das Minkum an Dini, o ihr Gläubigen, wer von euch von seiner Religion abfällt, ein Kafir wird, ein Abtrünger, selber schuld. Allah kann er damit nicht schaden. Fasaufa ya'ti Allahu bikaumin. Allah wird ein neues Volk bringen. Yuhibbuhum wa yuhibbune. Allah liebt sie und sie lieben Allah. Adillatin ala al-Mu'minin. Gegenüber den Mu'minin sind sie demütig, erniedrigt, bescheiden, zärtlich. A'izzatin ala al-Kafirin, aber gegenüber den Kuffar sind sie stolz. Stolz. A'izza. Stolz. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Was ist der Unterschied zwischen Stolz und Hochmut? Hochmut ist, dass du prahlst mit einer Sache. Du glaubst, du hast in einer bestimmten Sache den Höhepunkt erreicht. Bist besser als alle anderen. Gibt es so etwas? Gibt es so etwas? Nein, gibt es so etwas gibt es nicht. Im Elm, es gibt immer jemanden, der mehr Wissen hat. In Kraft, es gibt immer mehr, der Kraft hat. Im Reichtum, es gibt immer mehr, der Schönheit und so weiter und so weiter. Allah ist der Reichste, der Schönste, der Mächtigste, der Barak wa Ta'ala. Und deswegen darf ein Muslim gegenüber den Muslimen nicht hochnäsig sein, hochmütig sein. Aber ist der Stolz, ist, dass du mit etwas prahlst, mit Hack. Und du hast Recht dafür, darauf stolz zu sein. Und das ist dieser Din, der Tauhid, ist Wallahi der größte Grund, dass du wirklich stolz sein kannst. Gegenüber den Kuffar, die keinen Tauhid haben. Wie viele monotheistische Religionen gibt es in der Welt? Nur eine, und das ist Islam. Alle anderen Religionen sind Schirk. Mehr Götterei. Christentum, Judentum, Buddhismus und alles andere. Es gibt nur eine. Und das ist ein Punkt, wieso du stolz sein kannst. Dass du sagst, Wallahi, ich bin stolz gegenüber den Kuffar. Das will ein Kafir mir schon sagen. Und morgen wird er in Jahannam brennen. Mit Steinen. Er wird Brennstoff für Jahannam sein. Dann ist das wirklich ein Grund, dass du stolz bist. Kennt jemand von euch diesen Unterschied? Kun Muslimen wa kafake bayna nasi fakhra. Sei nur ein Muslim. Und das ist dir genug als Stolz unter den Menschen. Sei nur ein Muslim. Du brauchst kein Afghane sein oder Tschetschene oder Pakistaner oder ein stolzer Türke oder ein stolzer Albaner. Brauchst du alles nicht. Das ist Erniedrigung. Sei nur ein Muslim. Und das ist dir genug an Stolz. Wallahi. Dass du wirklich stolz bist und sagst. Alhamdulillah. Inshallah ta'ala. Wenn ich Allah gehorche und seinen Propheten alayhi salatu wassalam. Und wenn ich versuche, so sein wie die Sahaba, dann werden ich und meine Brüder inshallah ta'ala mit leuchtenden Gesichtern, mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ins Paradies eintreten. Jeder andere, jeder, der sich Allah widersetzt und seinen Propheten alaihi salatu wasallam, Wallahi, der wird in Jahannam brennen. Sagen wir das? Das sagt Allah, der Barak wa ta'ala. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wirklich ein Grund, stolz zu sein. Sagst, Alhamdulillah. Kafir? La'anahumullah. Das habt ihr verstanden, barakallahu fikum. Bist du gnädig, bist du zärtlich, dann dort, was ich gehört. Nicht, dass du die Sachen vermischt. Mit Muslimen redest du, als wären sie, du attackierst sie, redest über sie schlecht. Im Fernsehen, solche Ulema, reden nur über, nur gegen Muslime reden sie. Diese Taliban und diese Terroristen und diese so und sie. Aber wenn sie über Kuffar reden, Diplomatie, mashallah, ein Dialog, einen friedlichen Dialog. Subhanallah. Und dann wollen sie Ahli Sunnah wal Jamaah sein. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Mit Muslimen ist er streng. Und mit Kuffar hat er Angst. Mit Kuffar ist er, er ist ein richtiger Versager. Wallahi. Dass er ein Schwächling ist und ein Versager. Und er hat Angst vor den Kuffar so sehr, Er will sich irgendwie daraus ziehen, er nennt das Hikmet al-Da'wa. Wir müssen weise sein, wir müssen gnädig sein, wir müssen einen schönen Akhlaq haben. Schönen Akhlaq. Allahu Mustan. Aber okay, was ist mit den Muslimen? Wieso bist du nicht gegenüber den Muslimen so gnädig und zärtlich und freundlich? Ja? Auf die Muslime gehst du immer los und bist immer bereit, sie zu kritisieren und zu attackieren. Und die Kuffar? Ja? Solche Leute sind nicht Ahli Sunnah wal Jama'ah. Wenn ihr heute seht, jemanden, ein angeblicher Alim oder Hodja oder Sheikh, er redet über Muslime schlecht und kritisiert die Muslime und gleichzeitig lässt er die Kuffar in Ruhe oder erwähnt sie im positiven Sinne, ja, streicht ihn von der Liste sofort. Fertig. Vergisst ihn. Vergisst seinen Namen, seine Bücher, seine Ilm. Ihn braucht ihr nicht. Ja? Aber jemand, der streng mit den Kuffar ist, ja, und zärtlich mit der islamischen Umma ist, dann ist das inshallah ta'ala ein gutes Zeichen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns zu denen macht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran beschreibt. La hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Punkt oder Eigenschaft von Ahli Sunnah wal Jama'ah ist Al-Jam'u bayna al-Aqli wal-Atifa. Ja, Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Verstand und zwischen Atifa. Was ist Al-Atifa? Ja? Ja? Gefühl. Gefühle. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Gefühle. Denn Iman im Herzen, den spürt nicht jeder. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Denn Iman spürt nicht jeder. Der Iman wächst mit was? Mit den guten Taten. Einer, der Ilm lernt, er lernt einen Hadith heute und diesen Hadith, ab heute, yalla, bismillah, ich habe einen Hadith gelernt, ab heute handle ich danach. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir helfen. Und immer weiter so. Eine Ayah, Hadith und immer danach handeln. Je mehr er arbeitet, desto stärker wird sein Iman. Ja? Und was ist mit seinem, dieses Gefühl im Herzen? Ja? Wallahi, das spürt man. Wer es nicht gespürt hat, Allahumma stan. Wie kann man diesen Iman im Herzen, wenn wir sagen, was ist die Definition von Iman? Wird jeder von euch sagen, Iman ist die Überzeugung, Glauben mit dem Herzen, Taten des Herzens, also die Taten des Körpers und Aussage mit der Zunge. Das ist Iman. Nicht Iman ist im Herzen, glaube ich, glaube. Nein, nein, das ist nicht Iman. Iman, wenn du ihn im Herzen hast, wird er sich sofort auf deine äußerlichen Taten auswirken. Sofort. Ja? Dass du sagst, ich habe Iman im Herzen, aber du betest nicht, du fastest nicht, du zahlst keine Zekah, du lebst wie ein Kafir. Du bist ein Kafir. Das, was du im Herzen hast, das kannst du vergessen. Ja? Sondern wir machen eine Verbindung zwischen Akl, zwischen dem Verstand und zwischen dem Gefühl im Herzen. Barakallahu fikum. Was wollte ich euch sagen? Aywa. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wie geht der Hadith? Wer weiß es? La yajidu halawat al-imani. Illa, len tejide halawat al-imani, hatta, du wirst nicht die Süße des Imans spüren, bis du was nicht machst. Hatta yakune, hatta tuhibbe al-mer'e, la tuhibbuhu illa lillah. Bis du einen Menschen nicht liebst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du jemanden hast, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Süße des Imans wirst du nur dann spüren, wenn du jemanden liebst, nur für Allah subhanahu wa ta'ala oder eine bestimmte Sache nur für Allah liebst. Okay? Und wenn du etwas hast, nur für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du diese Halawa spüren. Wer hat die schon mal gespürt? Wer hat von euch diese Süße des Imans gespürt? Sagt mir bitte nicht niemand. Na, schon. Schon, ich will, dass jemand kommt und sagt, Wallah, wenn ich Koran höre, wenn ich Durus höre, wenn mir Ayat übersetzt werden, wenn mir Hadith vom Propheten übersetzt werden, Wallahi, mein Herz bebt. Aywa. Und dieses Herz schlägt nur für La ilaha illallah. Aywa. Alles, was Allah liebt, liebe ich auch. Alles, was Rasul sallallahu alaihi liebt, liebe ich auch. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut und sein Prophet sagt, Wallahi, ich verabscheue es auch sofort. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Kommen wir wieder inshallah ta'ala zum Punkt. Al-Jam, nehmen wir Sekten im Islam. Ja? Auf was verlassen sich die Sekten? Ja? Nur auf das Gefühl im Herzen. Mein Herz sagt mir, mein Herz, dein Herz sagt dir, stell dir vor, dein Herz kommt dir und sagt dir, du musst nicht beten. Ja? Allah weiß, was in deinem Herzen ist. Ja? Allah weiß, wie sehr du ihn liebst. Du musst nicht beten. Wirst du auf dein Herz hören? Auf dieses Gefühl des Herzens? Ja? Auf keinen Fall. Das ist ein Zeichen, dass dein Herz krank ist, mein Lieber. Ja? Oder nur Verstand. Du nimmst nur Verstand und sagst, all das wurde nicht wissenschaftlich bewiesen. Ja? Wer ist zurückgekommen von der anderen Welt, um uns zu berichten über Yawm al-Qiyamah? Ja? Und die ganzen Religionen, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam und Koran, vielleicht wurde das alles verfälscht. Wissenschaftlich bewiesen, es wird nicht, mit keiner Maschine dieser Welt kann man testen, ob jemand im Grab bestraft wird oder nicht. Der Professor immer sagt, die werden bestraft und geschlagen mit Ketten und Hammer und mit Feuer. Er wird in seinem im Grab, spürt er den Feuer von Jahannam. Wir buddeln den Grab wieder auf. Nichts, kein Fenster. Der Professor sagt, er sieht durch das Fenster in Jahannam rein. Ja? Und dieser Gestank und Hitze von Jahannam kommen in sein Grab rein. Wir machen Grab wieder auf, da ist nichts. Wissenschaftlich, ja, kann man das nicht beweisen. Subhanallah. Hat der Prophet das gesagt? Ja. Was bedeutet das? Ja? Allah, darüber gibt es nicht einmal Diskussion. Wenn jemand kommt und sagt, ich kenne diese Hadithe, aber all das wurde nicht wissenschaftlich bewiesen, er ist sofort ein Ungläubiger. Er glaubt nicht dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Sofort Ungläubiger. Ja? Hinsitzen kann man dort auch nicht. Also, er würde hinsitzen auch. Die Kuffar, Akl, Verstand. Mit Verstand. Ja. Was ist mit dem Fasten? Wenn Ramadan kommt, ja? Allahu Akbar, das ist ein besonderes Gefühl. Ja? Es ist etwas ganz Besonderes. Aber das Besondere hat nicht jeder. Im Ramadan, für die Jahle und die Käfere, das ist Ramadan, ein Monat, Tag wie jeder andere. Nichts Besonderes. Aber für die Mu'minin ist Ramadan etwas ganz, ganz Besonderes. Ha. Die Kuffar oder die Jahle sagen, Fasten ist sehr gesund. Warum? Weil durch das Fasten tut sich der Körper entschlacken und dies und bla bla bla und... Fastest du wegen, was ist Fasten für dich, Diät oder was? Fastest du aus gesundheitlichen Gründen? Wenn ja, dann hast du bei Allah keine Belohnung. Dein Fasten ist ungültig. Ja? Ja? Was hat Verstand jetzt mit dieser Sache zu tun? Ja? Allah hat dir befohlen, dass du fastest. Im Monat Ramadan. Ja? Genau so wie er den früheren Völkern vorgeschrieben hat, dass sie fasten. Und du fastest im Monat Ramadan. Halas. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du vertraust auf den Propheten. Du fastest, weil Allah dir das befehlt. Du tust jetzt nicht wissenschaftlich, ja, es ist gesund oder es ist dies oder das. Ja? Später, wenn wir gucken, ob es gesund ist oder nicht, das ist nicht nur bei Ramadan, Barakallahu fikum, sondern bei jeder Sache, die Allah befehlt. Oder sein Prophet, wir werden wirklich sehr, einen Sinn werden wir finden, einen positiven. Wenn wir aber den nicht finden können, weil wir sind keine Ulema oder nicht besonders intelligent, dann ist uns, der Sinn ist uns egal. Warum beten wir? Egal. Was ist der Sinn von Gebet? Was, nennen wir mal ein paar wissenschaftliche Punkte, wieso man betet. Warum soll ich dir das? Das ist ein Blödsinn. Der einzige wissenschaftliche Punkt für mich, der gültig ist und der etwas bedeutet, ist, Allah befehlt und ich mache. Ja? Halas! Warum wird einem Dieb die Hand abgeschnitten, wenn er so und so viel stehlt und es gibt Beweise, dass er gestohlen hat? Wieso wird ihm die Hand abgehackt? Was sind die? Nenne mir die Nützen davon. Auch wenn es keinen einzigen Nützen gibt. Allah hat es befohlen. Wassariku wassarikatu. Wassariku wassarikatu. Faktau aidiyahuma. Ein Dieb und eine Diebin schneidet ihm die Hand ab. Was sind die Nützen davon? Keine Ahnung, Allah hat es befohlen. Und das ist richtig, was Allah will. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Wieso muss eine Frau, wenn ihr Mann stirbt, 4 Monate und 10 Tage darf sie nicht heiraten. Ihre Warteperiode ist 4 Monate und 10 Tage. Wieso? Was ist der Nutzen davon? Keine Ahnung, aber Allah hat es befohlen. Und das wirst du in Tat umsetzen müssen, wenn du an Allah glaubst. Wenn du nicht glaubst, dann verwende deinen Verstand, mashallah, weil du so klug bist und so. Und wird ein Kafir. Dein Akel, dein Verstand macht dich zu einem Kafir, zu einem Verleugner. Einer, der will nicht. Ja? Musst du jeden Hukm verstehen? Ja? Musst du jeden Hukm verstehen? Jede Sache musst du verstehen? Wieso hat Allah befohlen, dass man einem Dieb Hand abschneidet? Er ist der Rabbul Alamin. Ja? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht gefragt, wieso hast du das befohlen oder wieso machst du das? Aber wir werden gefragt. Er wird uns fragen. Ja? Stell dir vor, morgen kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du irgendwo in einer Zeitung, letztens. Ja? Die Kuffar haben jetzt irgendeine Studie gemacht und haben gesagt, angeblich ist Bart gesund für Männer. Wallahi, habe ich gelesen. Die Kuffar. Wow. Ja, ja. Dann haben sie ein paar Bilder von diesen Schauspielern und sowas, ein paar Bilder von Kuffar, Clooney und was weiß ich, Looney, Funi, mit Bart und so, Vollbart, nicht so eine Saksuka, was Dings trägt, diese saudischen Prinzen, na, richtige Bart, solche Prominente bei den Kuffar. Und da gibt es Beweise, ja, das ist gesund und dies und das und das und das und das, ja? Und dann kommst du und sagst, schau, aber Bart ist für mich bei mir ein Problem. Okay, zuerst haben sie positive Sachen erwähnt und dann negative Sachen. Durch Bart kann sich, was weiß ich, die Haut infizieren oder ein Haar kann also in andere Richtung wachsen und das kann sich zu Entzündungen, führen und was weiß ich was. Und du hast diesen Text gelesen. Da hast du den Text von den Kuffar und da hast du die Texte von Koran und Sunna. Wo der Prophet befiehlt, dass ein Mann Bart wachsen lassen muss und sich den Schnurrbart wegschneiden muss über die Lippen. Okay? Und du guckst das und du guckst das. Und du schaust, ja, der Prophet befiehlt den Bart. Aber ich habe Ausschlag bekommen, ich und dies und das und es ist nicht attraktiv und es ist nicht modern und es ist. Und du guckst diese ganzen positiven Sachen von Bart, du sagst, wallahi, der Prophet hat zwar Bart befohlen, aber ich sehe den Sinn nicht vom Bart. Ich sehe wirklich den Sinn nicht vom Bart. Ja? Weil der Prophet sagt, lasst euch den Bart wachsen, unterscheidet euch von den Christen und Juden. Juden, zum Beispiel hier, die orthodoxen oder religiösen Juden, tragen alle Bart. Damit ich mich von Juden unterscheide, sollte ich mir eigentlich den Bart entfernen. Ja? Aber diese Juden lassen auch so ihre Schnurrbart. Ich denke nur laut, halt so wie Juhal sprechen ist der. Ja? Die Kuffar zum Beispiel tragen die Orthodoxen zum Beispiel Priester, tragen alle einen Bart. Ja? In der orthodoxen Kirche, egal ob die koptische ist, oder die serbische, oder russische, oder griechische. Solche Bärte haben sie, Habibi. Und lange Haare noch dazu, die schämen sich nicht. Ja? Ja, aber damit man sich von denen unterscheidet, sollte man sich den Bart rasieren. Oder bei uns zum Beispiel in Bosnien, Chetniks, diese Chetniks, die haben lange Bärte und lange Haare, die schlachten Muslime. Wir müssen uns von denen unterscheiden. Wir müssen Bart rasieren und Haare. Was hat das damit zu tun? Der Prophet hat es befohlen und du hast es zu machen. Du lässt dir den Bart wachsen. Halas. Den Unterschied zwischen dir und zwischen den Kafir, dafür wird Allah subhanahu wa ta'ala schon sorgen. Wallahi, wie viele Kuffar habe ich gesehen mit so einem Bart. Ich weiß, er ist ein Kafir, er ist niemals ein Muslim. Ja? Wallahi, er hat so einen Bart. Du siehst ihn, er ist kein Muslim. Er geht neben dir vorbei, du sagst niemals Salamu alaikum. Weil du weißt, diesen Nur des Imans hat er nicht. Ja? Er hat so einen Bart, du schaust ihn an, der ist niemals ein Muslim, auch wenn er einen Bart hat. Er hat diesen Nur des Imans nicht, subhanallah. Na, guckst 5 Minuten später, er raucht schon eine. Oder trinkt Bier. Oder, was weiß ich, dieser Käfer mit Harley Davidson. Noch andere. Na, du siehst sofort, der ist kein Muslim. Na, deine Aufgabe ist, dass du dir einen Bart wachsen lässt. Weil der Prophet befiehlt es. ob du den Sinn verstehst, wieso, oder du hast diesen Text gelesen, ja, es gibt positive Sachen, negative Sachen, es ist gesund, es ist ungesund. All das interessiert dich nicht. Ja, ja, vielleicht, es gibt in meinem Haus einen Jude, er hat so einen langen Bart. Ja? Die Leute werden glauben, ich bin ein Jude. Sollen die Leute glauben, was du willst, dass das Allah über dich denkt. Das ist das, was wirklich zählt. Ja? Und Allah wird sich darum, wird schon darum sorgen, dass die Leute zwischen dir und zwischen diesen Juden einen Unterschied kennen. Ja? Alle Juden tragen Bart. Aber man hat sie alle in Ruhe gelassen. Ja? Keiner macht ihnen Stress und Ärger. Die dürfen überall reisen. Ja? Die brauchen kein Visum. Ja? Die brauchen nichts. Die dürfen machen, was sie wollen. Ja? Wenn eine Judin ein Kind auf die Welt bringt, ja? Eine Judin bekommt ein Kind auf die Welt, er darf sofort nach Israel fahren, Bruder. Sofort, ohne Wenn und Aber. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja, die haben Bart und man lässt sie in Ruhe. Aber lass du dir mal ein Bart wachsen. Dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Ja, das ist keine Drohung. Ja, aber wenn du Koran und Sunna verstehst, wirst du auch verstehen, dass es anders nicht geht. Du wirst, ja, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja, Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Glauben die Menschen wirklich? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das, diese Aya, Ta'ajjub. Glauben die Menschen wirklich, sie können sagen amanna, wir glauben, und sie werden nicht geprüft? Sie werden nicht getestet? Komm, sag, ich glaube an Allah. Allah befällt dir, dass du 5-mal am Tag betest. Ja? Yalla. Yalla. Bruder, ich arbeite, du glaubst nicht an Allah. Ja? Halas. Ja? Sofort. Du sagst, ich glaube an Allah. Yalla, Allah befällt dir, dass du fastest im Ramadan. Yalla, jetzt kommt Ramadan. Hajj. Du hast genug Geld. Ja? Dass du Hajj machst und dass dir noch Geld bleibt. Nicht dein letztes Geld. Ja, verlangt ja keiner von dir, dass du bankrott gehst. Allah will das nicht von dir. Allah will es dir nicht erschweren. Allah will es dir leicht machen. Ja. Yalla. Du sagst, du glaubst. Yalla. Halte dich an Koran und Sunna. Und noch andere Prüfungen. Du nimmst Koran und Sunna an. Sofort attackieren dich die Kuffar. An erster Stelle deine Familie, deine eigene Familie. Mutter, Vater. Was ist mit dir? Du willst uns Probleme machen. Dies, bla bla bla, hin und her. Ja. Was willst du machen? Willst du sagen, okay, Papa, und rasierst dir den Bart wieder. Und dann sagst, Papa, lass mich in Ruhe, Papa. Halas. Ja? Wallah, du bist mein Vater, alles, mashallah. Ich werde dir in welchen Dingen behilflich sein. Aber wenn es sich um Allah handelt, halas. Ibrahim sagt zu seinem Vater und zu seiner Familie, in Aburau, Minkum, wir sagen uns von euch los. Ja? Alas, wir können wirklich miteinander, solange du dich mir nicht in den Weg stellst. Ja? Wenn du dich mir in den Weg stellst, auf dem Weg, fiese Bilillah, dann gibt es keine. Alas, da ist das Spiel, der ganze Spaß ist hier vorbei. Ja? Wen liebst du mehr, Allah oder deine Eltern, subhanallah? Ja? Den Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, oder deine Freundin? Ja? Oder deine Freunde? Ja? Oder die Arbeit? Halas, du musst dich lossagen, du hast keine andere Wahl. Ja? Die Kuffar werden dir drohen und dich attackieren und die laden dich vor. Und in welcher Jamaa bist du und was sagst du über Osama Bin Laden? Und was? Ja? Die laden dich vor, die machen dir Stress. Du hörst doppelte Stimmen, wenn du mit irgendwem telefonierst. Ja? Ja? Allah Mustan, du triffst deine Nachbarn auf der Straße, sie sagen dir was, die sagen deiner Frau was, schleicht euch nach Türkei und was weiß ich was. Ja, du kannst den Druck nicht, sagst, Frau Halas, gib diese schwarze Kleidung weg und so. Ich werde mir den Bart so, ist der ganz wegkürzen und sowas. Diese ganzen, so diese türkischen, osmanischen Hosen werde ich nicht, diese Afghanen tragen. Inshallah. Werde ich nicht mehr tragen und so. Wir müssen uns anpassen und so, es geht nicht, wir sind schwach. Ja? Ah. Wenn du sagst, ich glaube, es wird hundertprozentig, werden die Prüfungen kommen. Ja? Je stärker dein Iman ist, desto stärker werden die Prüfungen sein. Ja? Der Prophet wurde gefragt, wer hat die größten Prüfungen? Was sagt der Prophet? Al-Anbiya wa Rusul. Die Propheten, die Gesandten, hatten die größten Prüfungen in dieser Welt, subhanallah. Thumma amthala fa amthala. Dann die weniger sind, also im Rang unter ihnen, gute Menschen und so. Je stärker also dein Iman ist, desto größer werden deine Prüfungen sein. Die Leute werden auf dich zeigen. Du wirst dich beobachtet fühlen, eventuell. Allah musta'an, die werden dich verhaften, die werden dich töten. Die werden dich vertreiben aus deinem Land. Allah musta'an. Aber du sagst, Alhamdulillah, was soll's? Die Sahaba kommen zum Propheten und sagen, ja, Rasulullah, willst du nicht Dua für uns machen? Die Kuffar machen uns fertig, subhanallah. Der Prophet sagt, innakum qaumun tastajilun. Ihr seid wirklich ein Volk, das es eilig hat. Vor euch gab es Leute, man gibt eine Säge auf seinen Kopf und zersägt ihn sein Schädel in zwei Teile. Er verlässt nicht seine Religion. Wallahi, ein Millimeter tut er nicht. Wie sagt man das? Abweichen von seiner Religion. Einen Millimeter. Und ihnen damals war es verboten, dass sie Kufr tun, wenn sie gezwungen werden. Uns, wenn du gezwungen wirst, dass du eine Sache tust, im Zwang, dann verzeiht dir das Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir werden nicht gezwungen. Zwingt uns, droht dir jemand? Hat dir jemals, barakalofik, wenn der Staat, die Spitze, sind gekommen und gesagt, hör zu, wenn du dir diesen Bart nicht rasierst, wir werden dich öffentlich auf der Straße erschießen. Wenn das passiert ist, dann sage ich dir, inshallah, du darfst dir den Bart rasieren. Aber das ist nicht passiert. Niemanden interessiert Aslan dein Bart. Niemanden interessiert dein Bart. Du bist schwach. Du bist schuld. Du hast Angst. Ich habe Bart. Über 10 Jahre. Nie hat mir jemand was gesagt. Wenn jemand zu dir sagt, oh, bin leider Taliban, sage ich, yes. So. Bin ich wirklich so gut? Alhamdulillah. Warum die ganze Angst, Allahu Akbar? Alles, wir hören hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und alle Muslimen. Barakallahu fi.